Geschlagen habe, genau seh ich an ihr. Es ist ein großer Meister, der künstlich ihr Werk gefügt, wenngleich ihr Gang nicht immer dem törichten Wunsche genügt. Ich wollte, sie wäre rascher gegangen an manchem Tag. Ich wollte, sie hätte manchmal verzögert den raschen Schlag. In meinen Leiden und Freuden, im Sturm und in der Ruhe, was immer geschah, im Leben, sie pochte den Takt dazu. Sie schlug am Sarge des Vaters, sie schlug an des Freundes Paar, sie schlug am Morgen der Liebe, sie schlug Traualtar. Sie schlug an der Wiege des Kindes, sie schlägt, will's Gott, noch oft. Wenn bessere Tage kommen, wie meine Seele auch manchmal träger und drohte zu stocken ihr Lauf. So zog der Meister immer großmütig sie wieder auf. Doch stände sie einmal stille, dann wär's um sie geschehen. Kein anderer als der sie fügte, bringt die Zerstörte zum Dann müsst ich zum Meister wandern, der wohnt am Ende wohl weit, wohl draußen jenseits der Erde, wohl dort in der Sieh, Herr, ich hab nichts verloren.